Gott ruft dich, warum hörst du nicht? In Sprüche Kapitel 29, Vers 1 heißt es, wer wider die Strafe halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben, ohne alle Hilfe. Dieser Vers spricht drei sehr, sehr wichtige Tatsachen aus. Einmal, dass Gott den Menschen ruft. Zweitens, dass der Mensch von Natur aus halsstarrig ist gegen diesen Ruf Gottes. Und drittens, dass der Mensch in Gefahr steht, plötzlich zu verderben, ohne alle Hilfe. Gott ruft den Menschen. Warum? Weil der Mensch von Gott abgeirrt ist. Wenn der Mensch von Natur aus bei Gott wäre, braucht Gott ihn nicht zu rufen. Aber er ruft ihn, weil er von Gott abgekommen ist. Die Sünde trennt von Gott. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders. Wo begegnet Gott den Menschen? Es gibt nur einen Ort, wo Gott den Menschen begegnen kann. Und dieser Ort heißt Golgatha. Warum ist das Tatsache? Weil dort Jesus Christus, der Sohn Gottes, der herniederkam vom Vater in diese Welt und Mensch wurde und ohne Sünde lebte, mein Stellvertreter wurde. Wenn das nicht Tatsache wäre, wären wir auf ewig verloren. Und so ruft Gott den Menschen hin zum Kreuz. Deine guten Werke werden dich nicht in den Himmel bringen. Deine Gemeindezugehörigkeit auch nicht. Auch gar nichts anderes als allein das Kreuz von Golgatha. Dort begegnet Gott den Menschen. Gott ruft dich hin zum Kreuz. Wie ruft er dich? Er ruft dich einmal durch das Wort Gottes. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christi nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die dir selig macht. Paulus wollte damit sagen, dass dieses Wort des Evangeliums eine Kraft in sich trägt, die Menschen errettet. Und wo das Wort Gottes als ein glaubwürdiges Wort geachtet wird und in aller Treue und Vollmacht weitergesagt wird, dort ist Gott am Rufen und am Reden. Und in diesen Tagen trifft dich Gottes Wort. Danke Gott dafür. Gott ruft dich durch sein Wort. Gott ruft die Menschen auch durch das Gewissen. Gott hat im Herzen eines jeden Menschen das Gewissen hineingelegt. Paulus sagt in Römer Kapitel 2, dass das Gesetzeswerk im Herzen des Menschen hineingeschrieben ist und dass das Gewissen ihn verklagt. Wann wird das Gewissen für uns ein anklagendes Gewissen? Wenn der Mensch die Gebote Gottes übertritt. Das Gewissen will dir sagen, die Sünde bringt Gericht. Es lohnt sich nicht zu sündigen. Dein Gewissen sagt dir, kehr um von deinen Wegen und kehre zurück zu Gott. Wie viele von euch müssen heute zugeben, dass wenn ihr einmal wirklich stille werdet, dass das Gewissen anfängt zu arbeiten und zu reden. Gott ruft dich durch dein Gewissen. Lass es nicht vergeblich rufen. Gott ruft dich auch durch andere Menschen. Nachdem der Andreas zu Jesus fand, ging er zu Petrus und die Bibel sagt, er führte ihn zu Jesus. Gott braucht Menschen, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Ich danke Gott für Menschen, die mir den Weg zu Jesus gezeigt haben. Ich danke Gott für meine Mutter, die regelmäßig für mich gebetet hat und die mir immer wieder gesagt hat, auch du musst dich zu Gott bekehren. Ich danke Gott für meinen leiblichen Bruder, der eines Tages zu mir kam und seine Hand auf meine Schulter legte und mich fragte, willst du dich nicht entscheiden für Christus? Vielleicht weißt du von einem Menschen, der besorgt ist um dein Seelenheil. Danke Gott dafür. Gott ruft dich durch diese Menschen. Gott ruft dich auch durch seine große Güte. Die Bibel sagt, die Güte Gottes soll uns zur Buße leiten.